Kundgabe 4395. Empfangen durch Bertha Dudde am 4. und 5.8. 1948. Verschiedene Geistesrichtungen. Lehre Christi. In keiner Geistesrichtung wird die absolute Wahrheit vertreten werden können, solange sie nicht das Wort aus der Höhe als Ursprung ihrer Lehre aufweisen kann. Wenngleich nicht alles als Irrtum bezeichnet werden kann, was eine jede Richtung vertritt. Es werden immer die Menschen Anhänger sein, die es ernst meinen, so wie sie sich von kirchlichen Organisationen entfernt haben und einer solchen Geistesrichtung sich zuwenden. Und darum wird diesen auch immer wieder Gelegenheit geboten, der Wahrheit nahe zu kommen. Denn was sie einmal als solche erkannt haben, das halten sie fest und sind also treuere Mitglieder geistiger Zusammenschlüsse als die Anhänger der Kirche, die offiziell als meine Einrichtung hingestellt wird, doch zumeist nur Mitläufer sind oder Formgläubige, die niemals tiefer einzudringen begehren in das ewig Wahre, in meine Liebelehre, die ich als Kern meiner von mir gegründeten Kirche bezeichne. Nur das Wort aus der Höhe ist reine Wahrheit. Und dieses Wort empfing und verbreitete auch Jesus auf Erden. Und also war seine Lehre die einzig wahre. Und sie wird es bleiben bis in alle Ewigkeit. Wer nun die Lehre Christi predigt, ist mein Vertreter auf Erden. Und er wird jeder Geistesrichtung Aufschluss geben können, wie weit sie sich in der Wahrheit befindet und welche Ansichten irrig sind. In der Endzeit aber brauchen sich die rechten Vertreter meiner Lehre mit anderen Konfessionen oder Gemeinschaften nicht zu befassen. Denn sie werden alle bekämpft werden von Seiten irdischer Machthaber und auch mit Sicherheit ihre Anhänger verlieren. Meine Diener sollen nur die Abgefallenen sammeln und sie für mich und mein Reich zu gewinnen suchen. Sie sollen ihnen die reine Wahrheit vermitteln und jede Gelegenheit nützen zur Aufklärung irregeleiteter Menschen. Und ich werde ihnen dazu Gelegenheit geben. Ich werde sie denen zuführen, die noch zu gewinnen sind, die noch unentschieden sind und nur die Wahrheit benötigen, um die rechte Bahn einzuschlagen. Die Wahrheit spricht für sich selbst, und niemand wird sie entkräftigen können. Wo aber irrige Lehren unterlaufen sind, dort ist stets ein Abfall zu gewärtigen, so eine Not an die Menschen herantritt, eine Not, der sie durch Hingabe des Glaubens entgehen können. Denn in der letzten Zeit wird die große Not nur die Gläubigen betreffen, die mir treu bleiben wollen und deshalb angefeindet werden von der Welt. Die Welt wird restloses Ablehnen des Glaubens an einen Gott und Schöpfer von Ewigkeit, der das Geschick eines jeden Menschen lenkt, fordern. Und wer seinen Glauben ablegt, dessen Not wird behoben sein. Wer standhält, wird leiden müssen in ungewöhnlicher Weise. Wer aber den rechten Glauben hat, wer in der Wahrheit steht, die er von mir selbst empfangen hat, der bleibt mir auch treu. Denn er weiß, dass die Not nicht ewig währt und dann einem freudvollen Zustand in Seligkeit weichet. Er weiß, dass die Erde ihr Ende erlebt und mit ihr die Menschen, die um des irdischen Willen den Glauben hingeben. Die von mir empfangene Wahrheit hat ihm das Wissen vermittelt um das Kommende. Und dieses Wissen gibt ihm Kraft auszuhalten bis an das Ende. Nur die Wahrheit gibt Kraft. Nur wer in der Wahrheit steht, der wird durchhalten. Und darum ist es so dringend notwendig, den Menschen die Wahrheit zuzuführen. Denn sie allein gibt Verständnis für alles, was geschieht. Wer nicht die absolute Wahrheit hat, der wird unschlüssig werden. Er wird zweifeln an allem und die Welt mit ihren Freuden seinem zweifelhaften Wissen vorziehen. Ich aber will den Menschen die reine Wahrheit geben, um ihnen zu helfen, das letzte Ende zu überstehen im festen Glauben an mich, an meine Weisheit und Liebe, die den meinen ein Paradies bereiten will nach der Zerstörung dieser Erde. Wer durch mein Wort unterrichtet ist von meinem Heilsplan von Ewigkeit, dem wird alles verständlich sein. Sein Blick wird, stets zu mir gewandt, ins geistige Reich zu schauen vermögen, und Kraft und Gnade wird er empfangen, um durchzuhalten, bis ans Ende. Amen.